Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Fernsehen, Theater. 1. Fassen Sie den Inhalt Ihres Lieblingsfilms zusammen. Ich mag Kinofilme online sehen. Ich stehe auf spannende Actionfilme und Thriller. Mein Lieblingsfilm ist die Fortsetzung der Kultserie Aliens mit dem Titel Covenant. Ich habe ihn schon mehrere Male sogar auf Deutsch gesehen. Da geht es um ein Kolonialisationsraumschiff, dessen Besatzung auf einem paradiesischen fremden Planeten landet, um eine neue Heimat zu finden. In der wunderschönen bergigen Landschaft herrscht aber eine beunruhigende Stille. Bald schon merkt die Crew, wie lebensfeindlich dieser Ort ist. Von einem Androiden geschaffene intelligente Biester überfallen die Entdecker. Und der Gruppe wird klar, sie sind komplett auf sich allein gestellt, wenn sie überleben wollen. 2. Wie ist das Theaterleben in Ihrer Stadt? Ich lebe nicht in der Hauptstadt, trotzdem haben wir ein reges Theaterleben mit einem Nationaltheater, einem Kammertheater und einem Freilichttheater. Dazu kommen noch alternative Kellertheater, die von Amateurschauspielern und Studenten betrieben werden. Schauspielerei hat eine lange Tradition in meiner Stadt. Die bekannteste Bühne ist das Sommertheater, das auf eine über 75-jährige Vergangenheit zurückblickt. Die alljährige Theaterveranstaltung gehört zu den größten Freilichtspielen und den bedeutendsten Sommerfestivals Ungarns. Hier werden Meisterwerke wie Verdis Rigoletto oder weltberühmte Musicals wie Der Glöckner von Notre Dame aufgeführt. 3. Worin unterscheiden sich private und öffentlich-rechtliche Fernsehsender? Die privaten Fernsehsender heißen privat, weil sie Unternehmern gehören und über Werbung finanziert werden. Dagegen werden die öffentlich-rechtlichen Sender vom Staat unterhalten. Daraus folgt, dass sie einen besonderen Auftrag haben. Sie informieren die Bevölkerung so umfassend und vielfältig, dass sich jeder Zuschauer seine Meinung zum Beispiel zu politischen Fragen bilden kann. Da dies wichtig für die Demokratie ist, müssen sie unabhängig von Werbeeinnahmen sein, die sie vielleicht beeinflussen könnten. Private Sender sind auf Geldgeber und Werbung angewiesen und sprechen je nach Interesse bestimmte Konsumentengruppen an. Sie sind in erster Linie Unterhaltungssender. 4. Welches ist Ihr Lieblingssender? Zu Hause haben wir Kabelfernsehen mit vielen thematischen Kanälen. Mein Lieblingssender ist History. Er strahlt überwiegend populärwissenschaftliche Dokumentationen und Sendereien zum Thema Geschichte aus. Geschichte mag ich sehr, und aus diesen Sendungen kann man sehr viel Neues lernen, was in den Geschichtsstunden in der Schule gar nicht zur Sprache kommt. Das Programm wird durch Berichte ergänzt, die sich thematisch an aktuellen Ereignissen oder Jahrestagen orientieren. Das Programm ist vielseitig und sehr unterhaltsam. Es gibt auch Inhalte, die extra für die ungarischsprachigen Zuschauer produziert werden. 5. Was würden Sie am Programmangebot des örtlichen Fernsehens Ihrer Stadt ändern? Da sich hauptsächlich ältere Menschen für diese Sendungen interessieren, wäre es nötig, weniger Unterhaltungssendungen zu haben, dafür aber etwas mehr im Bereich Politik, Wirtschaft und Gesundheit. Jüngere Zuschauer würden sich gerne Sportsendungen ansehen, zum Beispiel ein Spiel der Handballmannschaft meiner Stadt. Lokalnachrichten, Wetterberichte und Programmtipps kommen bei den Zuschauern nach wie vor gut an, an denen würde ich nichts ändern. Seifenopern würde ich aber unbedingt vom Programm streichen. Was die Bewerbung betrifft, ich finde, sie ist äußerst wichtig im Falle eines relativ kleinen örtlichen Fernsehens.